Zum 80. Jahrestag des Sieges in der Schlacht von Potsdam gab es am 2. Juni im Zentralen Arbeiterkulturhaus in Pyongyang die Gedicht- und Gesangveranstaltung der Arbeiter und der Gewerkschaftler. Daran nahmen die Funktionäre der betreffenden Bereiche und des Generalverbandes der Gewerkschaften Koreas, die Arbeiter und die Gewerkschaftler teil.